an deinem muss ich dran. Wie wenn pfeift sein leises Lied dir, kräuselt feinen weißen Sand. Sie wind pfeift sein leises Lied dir, kräuselt feinen weißen Sand. Die Seebrücke ragt der Abend weit hinaus in Meeresgischt. Majestätisch ist der Anblick, Steilküste bis Dannewitz. Majestätisch ist der Anblick, Steilküste bis Dannewitz. Deine Gäste von nah und ferne treffen freundlich Menschenschlag, können beschaulich nur flanieren oder tummeln sich den Tag. Können beschaulich nur flanieren oder tummeln sich den Tag. In dir schlummern Potenziale, längst versiegt nicht diese Quelle. Es bringt ständig neuen Schwung dir, Boltenhagen, jede Welle. Es bringt ständig neuen Schwung dir, Boltenhagen, jede Welle.